Drecksgang. Klick, klick, bang. Was wird der Raum und deine Teil? Ich spinne wie ne McTan. Meine Männer geben keinen Fick. Ich kille deine Männer mit nur einem Blick. Ich habe meine Basie bei und habe gehört, deine Mann finde Casey geil. Ich habe ein Herz aus Stahl und ficke deine Mutter heute vertikal. Nervenschaden, Herz im Fakt, hinterlassen schweren Schaden, Beine breit. Ich ficke dich, Bitch, rein, raus. Tick, tick, tick, tick, mein Sound. Ihr wisst, wer der King ist, Feind. Lauf, hängt euch auf. Kugel im Lauf und Jungs geht drauf. Interessiert mich, ich bin der Boss. Alle meine Hunde, die pöbeln, ich gebe dir mein Kack in die Flucht oder Möse. Ich zieh von der Bank ein Dispo und fliege nach San Francisco. Gebe Gas wie Gran Turismo. Mach Cash, aber man, wo bist du? Mit die Bastards, jeder Bastard schon wieder denkt, was der Rebel am Start hat, du Bastard. Du hast dein Rat ab, bewahrt ab, ist Rebellismus. Einen gottverdammten Platz in den Charts.